Erster, du sollst nun ein Klagelied über die Anführer von Israel singen. Zweiter spricht zu ihnen, deine Mutter war wie eine Löwin unter anderen Löwen, während sie dort ihre Jungen großzog. Dritter, eines ihrer Jungen wuchs heran und wurde ein junger Löwe, der lernte, Beute zu jagen und Menschen zu fressen. Vierter, andere Völker hörten von ihm und fingen ihn in einer Grube, bevor sie ihn mit Haken nach Ägypten führten. Fünfter, als die Mutter bemerkte, dass ihre Hoffnung verloren war, nahm sie ein anderes Junges und machte es zu einem starken Löwen. Sechster, dieser Löwe bewegte sich unter den anderen Löwen und lernte ebenfalls, Beute zu machen und Menschen zu fressen. Siebter, er machte viele Frauen zu Witwen und verwüstete die Städte, sodass das ganze Land wegen seines lauten Gebrülls verödete. Achter, daraufhin stellten sich die Völker aus der Umgebung gegen ihn auf und fingen ihn mit einem Netz in ihrer Grube. Neunter, sie brachten ihn mit Haken in einem Käfig zum König von Babylon, damit seine Stimme auf den Bergen Israels nie wieder zu hören war. Zehnter, deine Mutter war wie ein Weinstock, der direkt am Wasser stand, weshalb er viele Früchte und kräftige Zweige trug. Elfter, einer seiner Zweige wurde zu einem starken Herrscherstab, der wegen seiner Größe zwischen den dichten Blättern auffiel. Zwölfter, aber der Weinstock wurde im Zorn ausgerissen und zu Boden geworfen, woraufhin der Ostwind seine Früchte austrocknete und das Feuer seine Zweige verbrannte. Dreizehnter, jetzt ist er in die Wüste gepflanzt worden, obwohl das Land dort sehr trocken und durstig ist. Vierzehnter, ein Feuer kam aus seinen Zweigen und vernichtete alle Ranken, sodass kein starker Herrscherstab mehr übrig blieb. Dies ist ein Klagelied, das nun als solches gesungen wird.